Die Geschichte von den Putzfrauen. Wie man aus Handarbeitern Wissensarbeiter macht. Ich möchte Ihnen jetzt eine wahre Geschichte erzählen, die verdeutlicht, was in einem Job geschehen kann, der zwar ehrenwert, aber von Natur aus ziemlich niedrig ist, schlecht bezahlt wird und vorwiegend von ungelernten Kräften gemacht wird. Der Job einer Putzfrau. Der Grundgedanke ist, wenn man für einen Job, der unter anderem darin besteht, die Mülleimer zu leeren, den Boden zu wischen und Wände und Installationen zu reinigen, eine Person in ihrer Ganzheit haben kann, ist das auch bei allen anderen Jobs möglich. Ein Trainer für die Weiterbildung von Führungskräften arbeitete einmal mit einer Gruppe von Supervisoren daran, wie man einen Job so aufwerten kann, dass er die Leute intrinsisch motiviert. Einer der Vorarbeiter, der für Putzfrauen zuständig war, widersprach der Theorie vehement. Sie schien ihm zu idealistisch, ohne Bezug zu der Arbeit, die eine Putzfrau erledigt, zumindest jene Putzfrauen, für die er zuständig war. Auch die anderen Supervisoren in der Gruppe waren der Ansicht, dass es bei den Putzfrauen ein Problem gab. Sie waren sich darin einig, dass ihre Putzfrauen größtenteils eine schlechte Bildung hatten, ihren Job als Durchgangsstation betrachteten und nur blieben, weil sie keinen besseren bekamen. Letztendlich bestand ihr einziges Trachten darin, ihre Arbeitszeit irgendwie hinter sich zu bringen. Manche waren sogar dem Alkohol verfallen. Der Vorarbeiter war wirklich davon überzeugt, dass die Theorie der Motivation und der Befähigung ihm bei seiner Arbeit mit den Putzfrauen nichts nützen würde. Da der Trainer das wusste, verzichtete er auf die Diskussion, die er vorbereitet hatte, und ging das Problem mit den Putzfrauen direkt an. Er schrieb drei Wörter an die Tafel: Planen, machen und beurteilen. Drei Hauptelemente für die Bereicherung von Jobs. Dann bat er die Vorarbeiter, die mit diesen drei Wörtern verbundenen Pflichten und Aktivitäten der Putzfrauen aufzulisten. Zu den Aspekten der Planung gehörten Aufstellung von Zeitplänen, Auswahl und Kauf von Wachsen und Polituren sowie die Entscheidung, in welchen Bereichen der Anlage die einzelnen Putzfrauen arbeiten sollten. Im Laufe der Diskussion sagte der für die Putzfrauen zuständige Vorarbeiter, er wolle gerade neue Geräte für das Schrubben und Bohnen der Böden anschaffen. Diese Planungsaktivitäten wurden alle von ihm selbst durchgeführt. Unter Machen wurden die normalen Aktivitäten der Putzfrauen aufgelistet: Fegen, Schrubben, Bohnen und die Entfernung von Müll und Unrat. Zur Beurteilung gehörten Aktivitäten wie die täglichen Routineüberprüfungen der Anlage durch den Vorarbeiter, die Bewertung der Effektivität verschiedener Scheuermittel, Wachse und Polituren, die ausprobiert wurden, und die Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten. Außerdem musste dafür Sorge getragen werden, dass die Reinigungspläne eingehalten wurden. Schließlich setzte der Vorarbeiter sich mit Vertretern in Verbindung, um herauszufinden, welche neuen Geräte auf dem Markt waren. Als die verschiedenen Aktivitäten zusammengestellt worden waren, fragte der Trainer: Welche dieser Aktivitäten könnten von den Putzfrauen erledigt werden? Weshalb bestimmen Sie, der Vorarbeiter, welche Reinigungsmittel gekauft werden? Warum überlassen Sie diese Entscheidung nicht Ihren Putzfrauen? Wie wäre es, wenn Sie die neuen Geräte den Putzfrauen vorführen und Sie entscheiden lassen würden, welches das Beste ist? Warum fragen Sie die Putzfrauen nicht, welche Aufgaben Sie gern übernehmen würden? Natürlich formulierte er das etwas diplomatischer, und an der Diskussion darüber, welche zusätzlichen Planungs- und Beurteilungsbereiche man den Putzfrauen übertragen konnte, wurde die ganze Gruppe der Vorarbeiter beteiligt. In den nächsten 5 Monaten wurde die Sache mit den Putzfrauen bei jeder Sitzung mit dem Trainer zumindest kurz angesprochen. Inzwischen bezog der betreffende Vorarbeiter die Herzen und das Wissen der Putzfrauen stärker ein, indem er ihnen immer mehr Verantwortung für die Planung, Ausführung und Beurteilung ihrer Arbeit übertrug. Sie probierten neue Geräte aus. Ihre Empfehlungen waren schließlich ausschlaggebend dafür, welche gekauft wurden. Sie experimentierten mit verschiedenen Wachsen, um herauszufinden, welches sich bei normaler Belastung am besten bewährte. Sie fingen an, den Reinigungsplan daraufhin durchzugehen, wie viel Aufmerksamkeit den einzelnen Bereichen gewidmet werden sollte. So wurde ein Bereich, der bis dahin jeden Tag gewischt worden war, nun nur noch nach Bedarf gereinigt. Die Putzfrauen entwickelten eigene Kriterien, um die Sauberkeit der Anlage zu beurteilen, und fingen an, Gruppendruck auf jene auszuüben, die die Standards nicht erfüllten. Ganz allmählich übernahmen die Putzfrauen alle drei Aufgaben, sodass alle ihre Ressourcen angezapft wurden: Körper, Herz, Verstand und Geist. Zur Überraschung aller führte das dazu, dass die Qualität stieg, die Personalfluktuation abnahm und die Probleme mit der Disziplin sich stark verringerten. Um Initiative, Kooperation, Sorgfältigkeit und Qualität herum entwickelten sich soziale Normen und die Zufriedenheit mit dem Job wuchs beträchtlich. Kurz gesagt, man hatte jetzt eine Gruppe von Putzfrauen, die sich wirklich engagierte. Und alles nur, weil die Vorarbeiter es der ganzen Person erlaubt hatten, Befähigung, den ganzen Job zu machen. Man praktizierte Autonomie unter Anleitung. Die Putzfrauen brauchten keine Supervision und kein Management mehr, denn sie überwachten und managten sich selbst, gemäß den Kriterien, bei deren Entwicklung sie mitgeholfen hatten. Was vielleicht noch wichtiger ist: Andere Vorarbeiter fingen an, darüber nachzudenken, wie sie diese Prinzipien in ihren eigenen Bereichen anwenden konnten, vor allem, als sie die Ergebnisse der Arbeit ihres Kollegen allmählich selbst sehen konnten.